Pressemitteilung der Piratenpartei Kreis Borken. Wir wollen mitreden. Die Einladung zum ersten Bürgerstammtisch in Rehde nahm im Hotel Elbers zur Alten Post Rehde-Krechting 11 Personen wahr. Eine erste Themenabfrage ergab, dass sich der Stammtisch in den nächsten Sitzungen mit folgenden Themen befassen möchte: Innenstadtentwicklung Derbach, Verkehrsentwicklung in der Innenstadt, Schulentwicklung. Die Anwesenden haben sich übereinstimmend darauf verständigt, diesen Bürgerstammtisch monatlich durchzuführen. Der Stammtisch hat beschlossen, dass dieser an jedem letzten Dienstag des Monats im Hotel Elbers zur Alten Post in Krechting stattfindet. Der nächste Termin ist der 30.10. ab 19.30 Uhr. Damit ist ein erster, vielversprechender Schritt gemacht worden, um in Rehde ein Angebot für einen offenen Treff zum kommunalen Meinungsaustausch dauerhaft anbieten zu können. Ein einleitendes Brainstorming bestätigte den Bedarf an Meinungsaustausch, Information und Mitwirkung. Wir wollen, dass man uns Bürger mitnimmt und unser Informationsbedürfnis ernst nimmt, so ein Teilnehmer der Runde. Information und Einbeziehung ist eine Bringschuld der Verwaltung und keine Hohlschuld der Bürger, so ein anderer Teilnehmer. Um den Stammtisch der breiten Bevölkerung näher zu bringen, verständigen sich die Anwesenden darauf, während des Klumpensonntag am 14.10.2012 aktiv für den Stammtisch zu werben. Weiterhin wurde eine Internetseite eingerichtet, auf der die Arbeit des Bürgerstammtisches dokumentiert wird. Diese wird unter www.bürgerstammtisch-rede.de zu erreichen sein. Zusätzlich wird der Stammtisch auf Facebook unter Bürgerstammtisch Rede zu finden sein. Alle aufgeführten Medien stehen allen Bürgern ohne Zugangsvoraussetzung zur Verfügung. Wir möchten jedem, der Interesse an der Kommunalpolitik in Rehde hat, ermutigen, mit allen Fragen, Wünschen oder Anliegen direkt oder per E-Mail mit uns in Kontakt zu treten. Ansprechpartner für Rehde sind Siegfried Kerkhoff, 46414 Rehde, Boloer Straße 13, siegfried.kerkhoff@gmx.de, Siegfried beides mal mit IE, sowie Guido Herzog, ebenfalls 46414 Rehde, Lutherstraße 4 und per E-Mail zu erreichen unter guido.herzog@piratenpartei-nrw.de. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist der Pressesprecher Siegfried Kerkhoff.